بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Alle Sorgebet Allah, Alhamdulillah, der uns zum Muslimen gemacht hat, und Alhamdulillah, der uns diesen Monat Ramadan hat erreichen und erleben lassen. Möge Allah Azza wa Jalla euer Fasten annehmen, möge Allah Azza wa Jalla eure Gebete annehmen, möge Allah Azza wa Jalla eure Bittgebete erhören, möge Allah Azza wa Jalla euch zu denjenigen machen, die Laylat al-Qadr beten, und möge Allah Azza wa Jalla euch auch annehmen. Wir machen heute inshallah mit unserem Hadithen weiter. Bi'idhnillah ta'ala versuchen wir heute zwei Hadithe uns näher anzuschauen und dann Sira zu machen. Bi'idhnillah. Der heutige ist der achte Hadith und dann machen wir auch den neunten inshallah. Der achte Hadith ist der Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma. Radiallahu ta'ala anhuma auf Arabisch bedeutet, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein. Wieso sagen wir, möge Allah mit ihnen beiden zufrieden sein, obwohl der Überlieferer nur eine Person ist? Warum? Weil Abdullah ibn Umar war ein Sahabi, dessen Vater ebenfalls ein Sahabi war, nämlich Umar ibn Khattab. Und deswegen sagt man immer, möge Allah mit ihm zufrieden sein und auch mit seinem Vater. Das sagt man zum Beispiel auch bei Abdullah ibn Amr. Sowohl er als auch Amr ibn al-As, beide waren Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Gleiche bei Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Abdullah selbst war der Cousin des Propheten, sein Vater, logischerweise der Onkel des Propheten, Al-Abbas. Wenn wir natürlich sagen Freund, dann meinen wir damit nicht einen Freund im Sinne von, der mit ihm jetzt jeden Tag mehrere Stunden verbracht hat oder sowas. Sondern unter Sahabi verstehen wir jemanden, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam als gläubiger Mensch getroffen hat, und wenn es nur für einen Augenblick ist, und dann als Muslim auch gestorben ist. Ja? Wenn jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, das heißt, er war sogar nur anwesend beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat ihn gesehen. Und er war Muslim, während er ihn gesehen hat. Wenn er dann in diesem Iman stirbt, diesem Glauben stirbt, dann gilt er als Sahabi. Ja. Und deswegen, die Sahaba sind unterschiedlich. Manche von ihnen waren länger mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen und manche waren weniger lang mit ihm zusammen sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu berichtet, er sagte, ich sage erstmal in Hadith Arabisch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Dieser Hadith bedeutet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir ist aufgetragen worden, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener, Allahs Gesandter ist. Sie das Gebet verrichten, die Zakat entrichten. Wenn sie das getan haben, ist ihr Blut und ihr Vermögen vor mir sicher. Es sei denn zu Recht. Und ihre Abrechnung obliegt Allah Ta'ala. Dieser Hadith, liebe Geschwister, gilt es erstmal jetzt zu verstehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er sagt, mir ist aufgetragen worden oder mir ist befohlen worden. Wer ist derjenige, der ihn befohlen hat? Allah Azza wa Jalla. Das ist eine ganz fundamentale Sache. Wenn das Sahabi sagt, uns ist aufgetragen worden, wer ist dann damit gemeint? Der Prophet sagt. Und wenn der Tabi'i sagt, mir ist die Leute vor uns haben gesagt oder haben uns angeordnet, die Sahabi. Das ist sehr entscheidend, weil es ist etwas anderes, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas sagt oder ob ein Sahabi etwas sagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt, du hast keine Wahl, du darfst ihm nicht widersprechen, in gar keinster Weise. Weil was er sagt, kommt von Allah. Aber wenn ein Sahabi etwas sagt, dann kann es sein, dass es seine Meinung ist. Und es kann sein, dass es andere Sahabi gibt, die andere Meinung gehabt haben. Aber wenn jetzt der Sahabi sagt, uns ist angeordnet worden, dann ist es nicht mehr seine eigene Meinung, sondern dann ist es eben die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam letzten Endes. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, mir ist aufgetragen worden, die Menschen zu bekämpfen. Mit den Menschen sind allerdings hier nicht alle Menschen gemeint, logischerweise, aus mehreren Gründen oder weil es eben viele Beweise dafür gibt, dass hiermit nicht alle Menschen gemeint sind. Erstens sind damit nicht diejenigen Menschen gemeint, die das Volk der Schrift. Das Volk der Schrift, denn das Volk der Schrift, das Volk der Schrift haben eine besondere Beziehung. Das heißt, Volk der Schrift gemeint sind die Juden, die Christen. Ja? Wir und sie haben eine besondere Beziehung. Und zwar, wenn sie in unseren Ländern leben, sie dürfen ihre Religion behalten und wir dürfen sie auch nicht, so wie andere, auch nicht zwingen, den Islam anzunehmen. Sie zahlen eine Jizya, das ist ein bestimmter Betrag, den sie bezahlen, wofür sie dann beschützt auch werden. Das heißt, militärisch werden sie dann auch beschützt von den Muslimen selbst und sie dürfen ihre Religion behalten. Das nennt man Jizya. Wenn wir dann in ihren Ländern leben, dann natürlich erst recht dürfen wir sie nicht bekämpfen, logischerweise, oder? Also es macht ja keinen Sinn. Du bist bei jemandem zu Besuch, fremden Land, und dann fängst du an, das ist natürlich... Die zweite Kategorie von Menschen sind diejenigen Menschen, mit denen die Muslime einen Friedensvertrag haben. Das heißt, mit denen sie im Frieden leben. Ja? Also wenn jetzt, ganz konkret, wenn dein Land, aus woher du kommst, ja, sie haben einen Friedensvertrag mit einem anderen Land, da kannst du nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun und ich mache, was ich will. Nee, du gehörst automatisch dazu, fertig. Du gehörst automatisch dazu. Und die dritte Kategorie von Menschen, nennt man auf Arabisch Mustamin, das ist derjenige, der selbst, das heißt, es ist ein dritter Fall, es gibt unter Muslimen und anderen Menschen gibt es Krieg, tatsächlich Krieg, und trotzdem möchte jemand von den anderen zu den Muslimen reingehen. Ja? Dann bekommt er sozusagen den Status eines Mustamin, das ist jemand, der geschützt wird. Jemand, der unter Schutzvertrag in das Gebiet der Muslime eintritt. Und deswegen, wenn in einem islamischen Land die Regierung Leute reinlässt, offiziell reinlässt und sozusagen ein Visum gibt, wie es in heutigen Zeiten der Fall ist, dann natürlich darf man solchen Menschen niemals etwas antun. Also du kannst nicht als Muslim sagen, mir ist das egal, derjenige, der reingekommen ist, das ist für mich jemand, der es nicht verdient, geschützt zu werden und ich mache mit ihm, was ich will, betrüge und beklaue. Nein, das geht nicht, weil solange er rechtmäßig das Land betreten hat, hast du dich damit auch daran zu halten, dass du ihn auch beschützt, genauso wie ihm Schutz gewährt worden ist. Denn das wäre ja ein schlimmer Betrug, wenn du Leuten Schutz gewährst und sie in dein Land lässt und nachher andere in deinem Land nutzen diese Sache aus und verletzen diesen Menschen. Das geht natürlich nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, mir ist aufgetragen worden, die Menschen zu bekämpfen, haben wir also gesagt, mit diesem Wort Menschen sind nicht alle Menschen gemeint, sondern ausgenommen sind, wie wir gesagt haben, drei Kategorien, das Volk der Schrift, die Jizya bezahlen, dann das zweitens diejenigen Menschen, die mit uns in Frieden leben, das heißt Al-Mu'ahadun, und die dritte Kategorie sind Al-Musta'min, das sind diejenigen Menschen, denen wir einen Schutzvertrag gewährleistet haben. Das ist diese drei. Ansonsten, wenn du zu Gast bei anderen bist, dann wende diese Sachen nicht an, weil du sowieso gar nichts zu sagen hast. Allah subhanahu wa ta'ala, oder besser gesagt in diesem Hadith noch einmal, das ist die erste Art, diesen Hadith zu interpretieren. Das heißt, die erste Gruppe von Gelehrten sagt, gemeint ist, am Endeffekt ist alle Interpretationen bedeuten das Gleiche für uns. Aber ich will nur sagen, der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, mir ist angeordnet worden, die Menschen zu bekämpfen. Die erste Auslegung ist, wie wir gesagt haben, hiermit sind nur bestimmte Menschen ausgeschlossen. Die zweite Gruppe oder die zweite Art der Auslegung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage getätigt hat und die ist aufgehoben worden. Und die gilt nicht mehr bis an den heutigen Tag, weil es verschiedene Gruppen gibt, die ausgenommen worden sind. Das ist einfach eine andere Betrachtungsweise. Am Endeffekt das Ergebnis wieder das gleiche. Oder die dritte Auslegung ist, manche Leute sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einfach bestimmte Menschen hier gemeint in einem bestimmten Kontext. Weil wenn du zum Beispiel eine Rede hältst vor Leuten und du sagst, oh ihr Menschen oder oh Leute, ja, dann meinst du genau die, die du angesprochen hast. Wenn ich jetzt aber deine Aussage aufschreibe und in 1000 Jahren noch einmal lese, dann kann ich nicht damit sagen, er meinte jetzt alle Menschen damit. Nein, er meinte die Menschen, die er angesprochen hat. Ja? Deswegen, das nennt man auf Arabisch, seine Aussage ist zwar allgemein gehalten, aber sie ist nicht allgemein gemeint, sondern er meinte konkret bestimmte Menschen. Ja. Und das findet man auch im Koran vor, dass der Wort, der Begriff die Menschen, An-Nas, auf Arabisch An-Nas heißt die Menschen, verwendet wird, aber gemeint sind nicht alle Menschen, sondern eine bestimmte Gruppe von Menschen. Dieser Hadith, liebe Geschwister, was eben dafür spricht, dass der Hadith eben nicht aufgehoben ist, wie manche Gelehrte gesagt haben, ist, dass als Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu Khalifa war, wisst ihr, hat er bestimmte Gruppen von Menschen militärisch bekämpft. Und das waren mindestens zwei Gruppen. Die ersten waren diejenigen, die die Zakat geweigert haben. Und die zweite waren diejenigen Gruppen, die vom Islam abgefallen sind. Okay? Das waren zwei Gruppen, die er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, damals bekämpft hat. Als Abu Bakr radiallahu anhu das vorhatte, hat ihm Umar widersprochen und wollte, dass er davon ablässt, diese Leute zu bekämpfen. Die Leute, die Zakat geweigert haben, zu bezahlen. Warum? Umar hat gesagt zu Abu Bakr, möge Allah mit ihm beiden zufrieden sein, wie kannst du die Menschen, die Zakat geweigert haben zu zahlen, bekämpfen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam doch gesagt hat, mir ist aufgetragen worden, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt, außer Allah und Muhammad, Allahs Gesandter ist. Er wollte sagen, die Menschen sagen doch, La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah. Wie kannst du sie bekämpfen? Weil in manchen Versionen des Hadiths steht das mit der Zakat nämlich nicht drin. Die Antwort darauf ist, natürlich Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, er hat gesagt, Wallah, لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Abu Bakr radiallahu anhu sagt als Antwort, ich schwöre bei Allah, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Salah und Zakat. Okay? Das heißt, er betet, aber gibt keine Zakat. Oder umgekehrt, noch schlimmer, er zahlt Zakat, aber betet nicht. So. Dann sagt er, denn Zakat ist ein Anrecht des Vermögens. Zakat ist ein Anrecht des Vermögens. Das heißt, das Geld hat das Recht darauf, dass man Zakat hergibt. Oder anders ausgedrückt, die armen Menschen, sie haben ein Recht auf dieses Geld. Sie haben ein Recht auf dieses Geld. Das gehört den Menschen nicht. Das heißt, wie heutzutage, was würde ein Land machen, in dem man Steuern hinterzieht? Kriegst du die schlimmste Strafe überhaupt? Schlimmer als Mord. Okay? Du wirst ins Gefängnis, kommst noch nicht mehr raus. Ja? Also ich übertreibe jetzt, aber gemeint ist Steuerhinterziehung, das ist auch in Deutschland sozusagen die schlimmste Strafe, die es überhaupt gibt. Warum? Weil der ganze Staat ist darauf aufgebaut. Der ganze Staat ist abhängig von den Steuergeldern der Bürger. Und dieses Geld, wenn es eben also nicht gezahlt wird, dann fühlt sich der Staat betrogen. Ja? Und deswegen natürlich setzt er da eine ganz hohe Strafe an. Ja? Und wenn das für Steuergelder gilt, dann haben wir als Muslime noch ein höheres Recht zu sagen, das Gleiche gilt noch schlimmer für das Geld von armen Menschen. Weil die Politiker sterben nicht, wenn wir keine Steuergelder zahlen. Aber die armen Menschen, die sind schon arm und die brauchen das Geld dringend. Und Allah hat sogar gesagt, dass es ihnen zusteht. Ja? Das heißt also, es ist gar nicht dein Geld. Du darfst nicht denken, dein Geld gehört dir. Dein Geld und alles, was du gehört, gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn man es ganz genau nimmt, dir gehört gar nichts. Gar nichts. Warum? Weil selbst wenn ein Mensch einen Sklave besitzt, einen Sklaven besitzt, dann gehört dir der Sklave und alles, was ihm gehört. Weil ein unfreier Mensch hat keinen Besitz. Logischerweise, deswegen ist er unfrei. Und du bist ein Sklave Allahs. Allah hat den Menschen so, er hat den Menschen sogar erschaffen. Nicht nur gekauft, sondern hat ihn erschaffen. Also nicht gekauft, sondern erschaffen. Und deswegen gehörst du und alles, was Allah erschaffen hat, Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen hast du nicht das Recht zu sagen, nein. Weil Allah hat dir von vornherein gesagt, pass auf, du kannst zwar dieses Geld auf halal Art und Weise nehmen, aber bei Gold und Silber und Euro und weiß ich was, wenn das Geld einen bestimmten Betrag erreicht hat oder übersteigt und du dieses Geld ein ganzes Mondjahr lang gehabt hast, musst du dafür, wenn es Gold oder Silber oder Geld war, 2,5% an Arme oder Bedürftige oder andere der 8 Kategorien des Zakat hergeben. Das hat Allah dir von vornherein gesagt, wenn du das Geld willst, dann willst du keine Zakat bezahlen, ist kein Problem, dann musst du einfach immer mit dem Geld unten bleiben. Ja? Also wenn man mit seinem Geld immer knapp bei Kasse ist, ja, wenn einer immer so gerade so plus minus null ist auf seinem Konto, dann braucht er keine Zakat zahlen. Ja? Aber wenn du mehr willst, wenn du mehr von Allahs Geld haben willst, dann sagt er dir Stopp. Unter der und der Bedingung. Möchtest du das machen? Ja. Wenn du nicht willst, dann mach das erst recht nicht. Auf jeden Fall sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ich werde jeden bekämpfen, der einen Unterschied macht zwischen Salam und Zakat. Wenn er natürlich einen Unterschied macht im Sinne von, er glaubt daran, dass er beten muss und glaubt daran, dass keine Zakat zahlen muss, a'udhu billah, ist kafir. A'udhu billah. Eine Person, die sowas sagt, ist gar kein Muslim. Oder umgekehrt genauso. Einer sagt, ich brauche nicht beten, sondern ich brauche nur Zakat zahlen. Aber das hat der hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Aber hier geht es um Leute, die sich geweigert haben. Weil jemand, der sich weigert, Zakat zu bezahlen, was ist das? Ein Verbrecher. Das ist ein Verbrecher. Stell dir mal vor, jemand geht, nimmt, stell dir mal, du siehst einen armen Menschen und du beklaust einen armen Menschen. Ein armer Mensch, der hat eh nicht viel und du nimmst ihm auch noch das Wenige weg, was er hat. Das ist ein Verbrechen. Diebstahl ist ein Verbrechen, aber Diebstahl von einem Armen ist noch schlimmer als von einem Reichen, zweifellos. Ja? Und Diebstahl von einem Verwandten ist schlimmer als von einem Fremden. Alles ist verboten, aber auch Diebstahl ist verschiedene Stufen. Und wenn jetzt jemand von einem reichen Menschen, von einem armen Menschen sein Geld stiehlt, und das macht ja derjenige, der keine Zakat bezahlt, dann ist er ein Verbrecher, zweifellos. Deswegen sagt er, solche Menschen werde ich bekämpfen. Denn wenn man Unheil nicht beseitigt, wenn man Verbrecher nicht aus dem Weg räumt, dann sind wir in einer Gesellschaft voller Verbrecher. Und dann sagte Abu Bakr über der Zakat, Zakat ist ein Anrecht des Vermögens. Und dann sagte er, ich schwöre bei Allah, selbst wenn sie mir Fesseln, irgendwelche Fesseln, die du Kamel anbindest, also Seil oder Pferd oder was auch immer, selbst wenn sie mir Fesseln verweigern würden, die sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam herzugeben pflegten, als er im Leben war. Wenn sie Fesseln hatten, die sie ihm damals geben, gemeint ist hier ein Ausdruck für irgendetwas, was überhaupt fast gar keinen Wert hat. Ja? Also bei Gold und Silber erst recht, das will er damit sagen. Das heißt, wenn sie jetzt eine Kleinigkeit, die Fesseln damals den Propheten sallallahu alaihi wasallam abgegeben haben, und sie machen das nicht mehr, dann werde ich sie sogar deswegen bekämpfen. Weil es geht ums Prinzip. Wenn einer betrügt, dann betrügt er. Ja? Und dann ist es egal, ob er wenig oder viel. Dann muss man ihn sozusagen dafür zur Rechenschaft ziehen. Als Umar radiallahu ta'ala anhu diese Entschlossenheit gesehen hat bei Abu Bakr radiallahu anhu, hat er gesagt, ich schwöre bei Allah. Sobald ich gesehen hatte, dass Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu von seiner Sache überzeugt war, hat Allah azza wa jalla mich auch davon überzeugt. Und das ist, liebe Geschwister, der Vorteil, wenn man mit rechtschaffenen Menschen zusammen ist. Der Vorteil, wenn du mit Leuten zusammen bist, die ihre Religion viel besser kennen und verstanden haben als du. Weil je weniger du weißt, desto unsicherer bist du manchmal. Und je mehr du weißt, desto sicherer bist du. Ja? Zum Beispiel gibt es Leute, und das passiert von Zeit zu Zeit, also kriege ich das mit, ja, dass Leute sich nicht sicher sind, soll ich diesen Zinsvertrag eingehen oder soll ich ihn nicht eingehen? Aber wenn du Wissen hast und Iman hast, ist es für dich eine vollkommen ausgeschlossene Sache. Eine Sache ist schon, du brauchst gar nicht darüber nachdenken. Es kommt gar nicht in deinen Sinn, überhaupt darüber nachzudenken, ob du es machen sollst. Ja? Aber je mehr Wissen du hast, je weniger Wissen du hast, desto je weniger Iman du hast, desto wahrscheinlicher, dass du sagst, ja, vielleicht sollte ich doch mal fragen, vielleicht manche erlauben es doch und weiß nicht was, und ihr wisst, die Mieten sind teuer und kennen diese Argumente, und sie vergessen, dass Allah gesagt hat, Allah hat den Zins verboten. Punkt. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr vorteilhaft, dass man rechtschaffene Geschwister hat. Weil wenn man sieht, dass sie eine bestimmte Meinung haben, davon überzeugt sind, dann ist man auch beruhigt. Dann weiß man, inshallah, ist das von Allah ihn eine Festigung für ihn. Vielleicht, inshallah, ist das von Allah ein Geschenk an ihn, dass du an ihm erkennst, wie sicher er ist, dass du weißt, dass das die Wahrheit ist, was er da sagt. Außerdem hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu zweifellos recht gehabt, weil erstens einmal ist dieser Hadith, in manchen Versionen des Hadiths steht auch Zakah. Das heißt, er sagte, mir ist aufgetragen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es kein Gott wie Allah und Muhammad, Allahs Gesandter ist, sie das Gebet verrichten und die Zakah entrichten. Und drittens, der dritte Grund, also neben der Überzeugung von Abu Bakr und Umar und dieser Version des Hadith ist, der dritte Grund ist, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn sie das tun, angenommen, es hieße, wenn sie Muslime sind, bezeugen, dass es kein Gott gibt, außer Allah, Muhammad, Allahs Gesandter ist, und sie das Gebet verrichten, wenn sie das tun, dann ist ihr Blut und ihr Vermögen vor mir sicher. Dann sagt der Prophet, illa bihaqq al-Islam, es sei denn zu Recht. Es sei denn zu Recht. Das heißt, es gibt auch Muslime, die beten und fasten, weiß nicht was, die trotzdem nicht sicher sind. Welche das sind, ist offensichtlich, es gibt klare Beispiele dafür, weil gemeint ist, ihr Blut ist sicher, das heißt, sie dürfen nicht getötet werden, natürlich. Ja? Aber im Islam, es gibt die Todesstrafe. Wir glauben fest daran, dass jemand, und auch, das ist nicht nur die Muslime glauben daran, sondern die gläubigen Christen, die richtig gläubigen Christen glauben daran, die richtig gläubigen Juden glauben daran, sogar heutzutage auch in vielen sogar Ländern, die von Menschenrechten sprechen, auch viele Länder, die glauben auch, dass die Todesstrafe eine sinnvolle Strafe ist. Wir sagen nur, dass, die Todesstrafe im Islam ist zweifellos für jemanden, der, jemanden anderes vorsätzlich getötet hat. Wenn jemand also absichtlich zu Unrecht einen Menschen tötet, dann verdient er es nach dem islamischen Gesetz, wenn die Familie ihm nicht verzeiht und kein Blutgeld verlangt, dass er auch hingerichtet wird. Und das ist die Barmherzigkeit im islamischen Gesetz, im Gegensatz zu anderen Ländern, bei denen solche Strafen angewandt werden, auch wenn die Familienangehörigen verzeihen. Welche Religion ist also barmherziger? Zweitens, natürlich wollen viele Menschen diese Gesetze, müssen wir immer verstehen, diese Gesetze, die in den Augen von manchen Menschen brutal klingen, wollen viele Leute nicht aus zweierlei Gründen mindestens. Der erste Grund ist, viele Menschen sind an sich Verbrecher. Viele Menschen sind an sich Verbrecher. Weil wenn du ein ehrlicher Mensch bist und in deinem Land zum Beispiel Todesstrafe gibt, dann frage ich dich, gibt es einen Unterschied, ob du einen Menschen absichtlich tötest in deinem Land und außerhalb? Ist doch vollkommen egal, oder? Aber alle Länder der Welt, liebe Geschwister, machen das Unterschied. Die machen Unterschied. Das heißt, wenn sie im eigenen Land jemand wird vorsätzlich getötet, als Bürger eines eigenen Landes, dann wird das Gesetz des eigenen Landes angewandt. Ja? Aber wenn man aus Versehen Munition, weiß nicht was, schmeißt auf Menschen in anderen Ländern, dann wird eben nicht das gleiche Strafgesetz angewandt. Weil dann heißt es plötzlich, das ist nicht in unserem Territorium, das ist nicht unser Gebiet. Ja? Und das ist die Heuchelei. Das heißt, die Leute wenden ihre Gesetze an, wann es ihnen passt. Und wenn es ihnen nicht mehr passt, dann setzen sie sie einfach außer Kraft. Fertig. Ja? Und das war's. So einfach ist die Angelegenheit. Ja? Im Islam, alhamdulillah, ist das eben nicht der Fall, sondern Allahs Gesetz gilt überall. Ob du das hier, du sagst, genauso wenig wie du Menschen betrügen darfst in einem muslimischen Land, darfst du auch Menschen nicht betrügen woanders, oder? Weil das geht um das Betrügen. Es geht nicht darum, dass wir den Menschen einen Gefallen tun. Nein, es geht darum, dass wir bezeugt sind, dass Allah uns verboten hat, zu lügen zum Beispiel. Und Allah Azza wa Jal, du willst sein Wohlgefallen haben. Also es ist dir egal, wo du dich befindest, ob du dich zu Hause bist, auf der Straße befindest, egal mit wem du sprichst, Muslim oder nicht Muslim, ja, ist alles vollkommen das Gleiche. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, außer zu Recht. Das heißt, ihr Blut und ihr Vermögen ist geschützt. Wie kann es sein, ihr Vermögen ist doch nicht geschützt? Wie? Durch den Zakat, wenn sie sie weigern. Wenn sie die Zakat weigern, natürlich wird sie gegen ihren Willen genommen. Dann ist ihr Vermögen nicht vor der Zakat geschützt. Oder jemand hat Schulden und begleicht seine Schulden nicht und kann seine Schulden auch nicht begleichen, dann wird ihm verweigert, dass er weitere Verträge eingeht, weitere Kaufverträge abschließt. Ja. Das gibt es im Islam zweifellos, nennt man Hajr. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dann ist ihr Blut, das heißt ihre Seele ist damit gemeint, und auch ihr Vermögen von mir geschützt, wenn sie diese Sachen, diese Bedingungen erfüllen, es sei denn zu Recht, wortwörtlich, es sei denn, es geht um das Recht des Islam. Und dann sagt er als letzten Satz, und ihre Abrechnung obliegt Allah Ta'ala. Ihre Abrechnung obliegt Allah Ta'ala, damit ist gemeint, liebe Geschwister, ein ganz wichtiges, fundamentales Prinzip, und zwar, dass wir Muslime handeln nach dem Äußeren. Wir handeln nach dem Äußeren, was wir an einem Menschen sehen. Du siehst, ein Mensch sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, er betet mit den Muslimen zusammen, dann er ist ein Muslim. Punkt. Du hast nicht das Recht, daran zu zweifeln, du hast nicht das Recht, ihm vorzuwerfen, dass er ein Heuchler ist, sondern wenn er betet mit den Muslimen und fastet mit den Muslimen und die Sachen macht, die Muslime machen, dann hast du nicht das Recht, ihn anders zu behandeln, als einen Muslim zu behandeln. Das gilt einfach, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Und auch deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin kein Muslim, ich möchte Muslim werden, dann sagt er einfach, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah und fertig. Und wir betrachten ihn als vollwertigen Muslim. Ja. Wenn er später irgendetwas macht, was deutlich darauf hinweist, dass er kein Muslim ist, das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Aber uns geht es darum, dass man prinzipiell jedem, der behauptet, Muslim zu sein, das abzunehmen hat und ihn als Muslim zu behandeln hat. Wallahu a'lam. Das war der Hadith, der erste Hadith. Und der zweite Hadith, den wir heute, liebe Geschwister, durchgehen möchten, inshallah. Weil wir letztes Mal haben wir nämlich keinen Hadith gemacht, jetzt haben wir nur Sira gemacht. Und wir haben ja noch eine gute halbe Stunde. Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat. Ich sage erstmal auf Arabisch, wie immer. Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu ma istata'tum, fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, was ich euch verbiete, das vermeidet. Und was ich euch anordne, das erfüllt, soweit ihr könnt. Diejenigen Menschen, die vor euch gelebt haben, sind nämlich zugrunde gegangen, weil sie zu viele Fragen gestellt haben und immer verschiedene Ansichten gehabt haben in Bezug auf ihre Propheten. Dieser Hadith, sinngemäß übersetzt, ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim, genauso wie der Hadith vorher auch bei Bukhari und Muslim überliefert. Dieser Hadith, es gibt einen Grund, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Das heißt noch einmal, es gibt drei Sachen prinzipiell, die er sagt. Erstens, wenn ich euch etwas verbiete, dann geht der Sache aus dem Weg. Zweitens, wenn ich euch etwas anordne, dann macht es, soweit ihr könnt. Drittens, der Grund, warum man nicht zu viele Fragen stellen soll, weil das hat das hat die Menschen damals zugrunde gebracht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Khutba gehalten und in dieser Khutba sagte er: Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Allah hat euch die Hajj auferlegt, deshalb vollzieht die Hajj. Faqala rajulun, dann sagte ein Mann: Akulla amin, ya Rasulallah, jedes Jahr, o Gesandter Allahs. Dann sagte er nichts. Der Prophet sallam schwieg darüber. Dann hat der Mann ihn ein zweites Mal und ein drittes Mal gefragt. Immer hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam geschwiegen. Danach sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam: "Law qultu na'am la wajabat." Wenn ich ja sagen würde, dann wäre es euch zur Pflicht gemacht worden. Wenn ich ja sagen würde, wäre es eine Pflicht. "Wala mastata'tum." Und dann könntet ihr sie nicht umsetzen. Dann sagte er: Dharuni ma taraktukum. Lasst mich doch in Ruhe, solange ich euch auch in Ruhe lasse. Und danach sagte er diesen Hadith: Wenn ich euch etwas verbiete, dann geht der Sache aus dem Weg. Und wenn ich euch etwas anordne, dann macht es, soweit ihr könnt. Und so weiter. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ihr habt schon gemerkt, es gab einen Unterschied zwischen der Anordnung und dem Verbot. Was ist der Unterschied zwischen der Anordnung des Propheten und dem Verbot? Der Verbot gar nichts mehr macht. Und die Ordnung irgendwann, wenn es gut ist, kann es. Also der Verbot, das Verbot ist fertig. Da gibt es keine Diskussion darüber. Ja. Du kannst nicht sagen, ich musste das machen. Ja. Wenn verboten, Verbot. Verboten, ja. Aber wenn er etwas sagt, mach etwas, dann gibt es eine Grenze. Weil du kannst nicht alles machen. Ja. Es gibt Sachen, die kannst du manchmal nicht machen. Ein einfaches Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Bete im Stehen. Salli qa'iman. Gemeint ist hier das Fardgebet. Musst du im Stehen verrichten. Aber jeder von uns weiß, es gibt Menschen, die können nicht im Stehen beten. Deswegen sagte er: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. Das heißt, wenn du nicht im Stehen beten kannst, dann setz dich. Oder dann bete im Sitzen. Ja? Und deswegen, die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfordert von dir eine Handlung. Wenn er dir sagt, mach etwas, dann musst du dich jetzt bewegen, irgendwas tun. Und dieses Bewegen, etwas tun, kann sein, du kannst es nicht. Deswegen sagt er ganz deutlich: Macht es, soweit ihr könnt. Aber wenn er dir etwas verbietet, dann sagt er zu dir nur: Mach das nicht. Das heißt, er verlangt von dir, eine Tat, eine Handlung zu unterlassen, nicht zu tun. Wie kannst du dann sagen, das konnte ich nicht machen? Das geht nicht. Wenn er dir sagt, lüge nicht, das heißt in anderen Worten, lass deinen Mund einfach zu, beweg ihn nicht. Du kannst nicht sagen, ich konnte das nicht. Du kannst es, jeder kann das. Es geht nicht. Wenn er zu dir sagt, kein Haram, trink kein Alkohol. Keiner nimmt deine Hand und drückt dir den Alkohol in den Mund, sondern du nimmst deine Hand selbst und trinkst davon. Und das ist das Problem. Das heißt, du hast die Handlung gemacht. Deswegen beim Verbot gibt es keine Einschränkung. Beim Verbot ist es so, wenn er dir jetzt verbietet, fertig. Wenn er dir jetzt, und deswegen sagt Allah auch im Koran, wenn es um die Anordnung geht, geht es immer, sagt er sallallahu alaihi wasallam, fattakullaha mastata'tum. Fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Ja? Aber wenn er etwas anordnet, dann hängt es von deinem Können ab. Deswegen sagt man auf Arabisch, At-Takrif Shartu al-Imkan. Das heißt, Bedingung dafür, dass du von Allah subhanahu wa ta'ala zu etwas aufgefordert bist, ist, dass du dazu imstande bist. Fertig. Hajj, Allah sagte zu dir, Allah sagt im Koran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Allah steht es gegenüber den Menschen zu, dass sie zum Haus die Pilgerfahrt vollziehen. Und dann sagt er, derjenige, der dazu einen Weg findet, der dorthin einen Weg findet, der dorthin kommen kann, istata'a auf Arabisch heißt können, derjenige, der das machen kann. Also, wenn jemand das finanziell nicht kann oder gesundheitlich nicht kann, dann ist er dazu nicht imstande. Ansonsten, wer das kann, dann muss er das machen, soweit er kann. Wenn jemand gesundheitlich kann und wenn jemand die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, ist er verpflichtet, zur Hajj zu gehen und nach der richtigeren Ansicht auch, sobald er kann, sobald er die Zeit hat. Also gemeint ist das, also, sobald er das verpflichtet ist. Heißt also, wenn er kann nicht sagen, dieses Jahr, ich könnte gehen, aber ich will lieber nächstes Jahr gehen, weil nächstes Jahr gehe ich mit meiner Familie zusammen. Nein. Wenn du gehen kannst, Allah wird dich ja immer nur dich fragen. Er wird dich nicht fragen, über deine Familie. Sondern wenn du wenn du zu Hajj gehen kannst, dann musst du zu Hajj gehen, auch wenn deine Familie nicht mitkommt. Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, im dritten Teil des Hadiths sagte er, diejenigen Menschen, die vor euch waren, sind zugrunde gegangen, weil sie zu viele Fragen gestellt haben und zu viele Meinungsverschiedenheiten gehabt haben. Das bezieht sich in erster Linie auf die Zeit der Offenbarung. Das heißt, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, da sollten die Leute dem Propheten nicht zu viele Fragen stellen. Weil je mehr Fragen sie ihm stellen, desto eher wird eine Antwort kommen, die ihnen vielleicht nicht gefällt. Und solange die Sache nicht ins Detail, ganz detailliert ist, können wir uns an die allgemeinen Aussagen richten. Und deswegen galt das prinzipiell zur Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber was für uns heute immer noch gilt, ist, dass wir, liebe Geschwister, nicht übertreiben beim Fragestellen. Dass wir nicht übertreiben beim Fragestellen. Es gibt Dinge im Salah oder auch bei anderen Ibadat, wo man übertreiben kann. Wie zum Beispiel, wenn es um das Jenseits geht. Wenn es um das Paradies geht. Wenn es um die Hölle geht. Wenn es um Dinge geht, die wir nicht mit eigenen Augen sehen können. Also Dinge, die reib sind, will ich damit sagen. Dinge, die verborgen sind. Da gibt es Fragen, die kannst du nicht stellen oder die sollst du nicht stellen. Warum? Nicht, weil es darauf keine Antwort gäbe bei Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles. Aber wir haben nicht das nötige Wissen dazu. Wir haben nicht die Informationen dazu. Unser Verstand ist begrenzt. Wir können nicht alles verstehen. Manche Leute sagen, ich kann nur das akzeptieren in der Religion, was ich verstehen kann mit meinem Kopf. Dann ist der Erste, den du leugnen musst, Allah subhanahu wa ta'ala. Der Erste, den du nicht verstehen kannst mit deinem Kopf allem, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla hat Eigenschaften, die kannst du nicht verstehen. Du kannst sie nur akzeptieren, sie hinnehmen, wie sie sind. Aber sie richtig vorstellen kannst du nicht. Jemand, der alles weiß, das kannst du dir nicht vorstellen. Jemand, der alles kann, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja? Jemand, der alles sieht, der niemals müde wird, Das kannst du dir nicht vorstellen. Jemand, der aus nichts etwas erschafft, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie das geht, weißt du nicht. Du musst es hinnehmen, wie es ist. Die Tatsache, dass man darauf keine Antwort hat, bedeutet nicht, dass es nicht so ist. Weil die Realität siehst du. Allah hat alles erschaffen. Die Realität siehst du, dass Allah Azza wa Jalla, dass sie ihn geben muss. Aber nur, weil du bestimmte Fragen nicht machst. Weil manche Leute, sie sagen, ich kann vom Islam nur akzeptieren etwas, oder manche Nicht-Muslime sagen sogar, ich kann den Islam nicht annehmen, weil es gibt viele Fragen, die sind für mich nicht klar beantwortet darin. Ja gut, aber wie gesagt, die Tatsache, dass die Argen nicht beantwortet sind, heißt nicht, dass nicht die Wahrheit ist. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das im Koran berichtet, und zwar sinngemäß, die Kinder Israels, die Juden, manche von ihnen, sie haben gesagt, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein wirklicher Prophet ist, dann wird er uns die folgenden Fragen beantworten können. Und eine der Fragen war die Seele. Sie sind zu ihm hingegangen und haben gesagt, was ist die Seele? Was ist Ar-Ruh? Jeder von uns weiß, die Seele gibt es. Jeder von die Juden glauben dran, Christen glauben dran, Muslime glauben dran, jeder da, wir wissen, dass die Seele gibt. Aber was ist sie konkret? Da haben sie den Propheten gefragt, sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet, alaihi salatu wasalam, hat die Offenbarung abgewartet, weil er selbst keine Information darüber hat. Allah gibt als Antwort, sie befragen dich nach Ar-Ruh. Sprich, Ar-Ruh ist eine Sache meines Herrn. Und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Punkt. Das war's. Dann geht's weiter mit anderen Ayat. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Antwort gegeben als eine Art Erziehung. Ihr wollt prüfen, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet ist, und ihr fragt ihn diese Frage, davon hängt das Prophetentum nicht ab. Davon hängt die Wahrheit des Islam nicht ab. Wenn du Zweifel hast am Islam, davon hängt es nicht ab. Du Jude, warum hast du diese Frage gestellt? Dein Prophet Musa, du warst doch auch ein Prophet, oder nicht? Hat er nicht gewusst, was die Seele ist? Hat er auch nicht gewusst. Okay, ist er kein Prophet deswegen? Also warum denkst du, dass Muhammad kein Prophet ist, wenn er die Frage nicht beantwortet? Okay? Also in anderen Worten, liebe Geschwister, die Tatsache, dass es Dinge gibt, die nicht beantwortet werden können, das ist kein Hinweis auf gar nichts. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist imstande, dir einen Bericht zu geben, detailliert, bis ins kleinste Detail, über die Seele und wie sie aussieht und wie sie funktioniert und wie diese Welt der Seelen funktioniert, bis ins kleinste Detail, wenn er will, kann er dir das geben. Aber dein Verstand wird das nicht begreifen. Und wenn er will, kann er dir einen Verstand geben, der das begreift. Aber er hat es nicht gemacht. Und warum? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an und ist auch für dich absolut irrelevant. Weil wir gesagt haben, das Paradies und das Eintreten in Al-Jannah hängt nicht ab davon, ob du solche Sachen weißt. Wenn es davon abhängen würde, Allah hätte dir es mitgeteilt. Und deswegen ist, liebe Geschwister, der Islam ist aufgebaut auf die Gottergebenheit. Manche Leute sagen, ich kann nur etwas akzeptieren, wenn es mit meiner eigenen Meinung übereinstimmt. Erst dann nehme ich das an. Und sie sagen, erst muss mein Verstand das irgendwie aufnehmen können. Nein, nein. Jemand, der sowas sagt, er zerstört den Islam von Grund auf. Weil der Islam, eine der Bedeutungen von Islam ist doch gerade, ist Islam, sich Gott zu ergeben. Was heißt Gott ergeben? Gott ergeben heißt Sami'na wa ata'na. Das heißt, oh Allah, du hast wir hören und gehorchen. Fertig. Allah, du hast was gesagt, wir nehmen das an, fertig. Es gibt keine Diskussion darüber. Und deswegen ist es so gefährlich, gerade in heutiger Zeit, dass Leute solches Gedankengut verbreiten, dass man immer alles in Frage stellen muss. Du kannst alles in Frage stellen, aber ob das gut für dich ist, ist was anderes. Ja? Es gibt Dinge, sogar in weltlichen Dingen, die nimmst du einfach so hin und stellst sie nicht in Frage. Einfaches Beispiel. Kein Mensch auf dieser Welt hat jemals ein Atom gesehen. Kein Mensch in der Welt kann dir mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, wie ein Atom aussieht. Alles, was du siehst, sind Modelle, wie es sein könnte, wie es sein sollte, gemäß den Versuchen, die Wissenschaftler machen. Aber wie das wirklich aussieht, kannst du gar nicht sehen. Niemals. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, trotzdem jeder weiß, dass es das gibt. Ja, und deswegen nicht alles, was du erst verstehen kannst und sehen kannst, dann kannst du erst daran glauben. Und es gibt Dinge in der Religion, die siehst du nicht. Der Shaitan, du siehst ihn nicht. Allah sagte, er und seine Leute sehen euch, von wann ihr sie nicht sehen könnt. Das heißt, er kann euch sehen, ihr könnt sie nicht sehen. Trotzdem gibt es ihn. Trotzdem gibt es ihn. Insofern, liebe Geschwister, ich hoffe, dass, wie gesagt, die Sache sehr klar angekommen ist. Aber es gibt Fragen, die man auch verpönt sind. Manche Leute stellen Fragen, zum Beispiel über den Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. Wie groß ist er? Ja. Oder manche stellen Fragen und sagen, oder der Thron sogar von das ist nicht Thron von Allah, ich meine eigentlich der Thron von Belqis, ja, die Königin von Jemen, der Thron, den die Djinn gebracht haben zu Suleiman a.s. in einem Augenblick. Ja. Fragen sie, wie groß war dieser Thron? Solche Fragen, wenn du sie einem Gelehrten stellst, stell dir die Frage, welcher Sinn steckt hinter dieser Antwort? Entscheidend ist, dass es Djinn gibt, die Fähigkeiten haben, die wir Menschen nicht haben. Und dass sie das imstande sind, ist von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben. Aber wie der große Thron war, den sie gebracht haben, das ist eine Sache. Oder der Wiederhopf, der Vogel von Suleiman, der dort war in Jemen und gesehen hat, dass sie die Sonne anbeten. Und der ist dann zurück zum Suleiman gekommen und hat ihm die Nachricht überbracht. Da gibt es Leute, die beten die Sonne an. In anderen Worten, schick mal, der Vogel hat das gesagt. Der Vogel spricht zu Suleiman, sagt ihm, sinngemäß sagt er zu ihm, schick mal einen Brief zu denen, mach mal Da'wah mit denen, die beten immer noch die Sonne an. Wir sind schon so weit fortgeschritten, es gibt Propheten, die beten immer noch Sonnen an. Schick mal einen Brief an. So hat er den Brief geschickt und Alhamdulillah, die sind im Islam eingetreten. Ja? Manche fragen, wie heißt denn der Vogel? Ja, solche Fragen, die Geschwister, sind lächerlich und irrelevant. Aber die Fragen sind also sowas passiert immer wieder. Deswegen, damit du selbst nicht in diese Situation kommst, dass Leute über dich lachen oder Leute über dich schlecht sprechen oder schlecht denken, bevor du eine Frage stellst, frag dich diese Frage, nutzt sie mir etwas oder nutzt sie mir etwas nicht? Das ist alles. Möge Allah euch belohnen. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann weiter schauen.